die Mädlein gehen, sie tanzen mit. Es ist schon wieder höchste Zeit, das ganze Tal hat da ein Freit. Kirchstadt, es ist heut auf Nacht, da wärst getanzt und feierst bis Kraft. Da sind sie alle super drauf, viele gehen auf Weiberschau. Holaladidi, holadi, holaladio, Kirchstadt ist heut wieder am Mann. Holaladidi, holadi, holaladio, da geht die Post heut an. Der Tandel hat ein großes Leid, er sucht schon seit der Weile weit. Vielleicht geht's heute bei dem Fest, dass einer ihn sieht in sein Nest. Leider sauft der Buschmann und hat in einer Stunde schon einen benannt. Die Weiber haben einen Graus vor ihm und fahren noch mit der Sexmaschine. Holaladidi, holadi, holaladio, Kirsch, da ist heut wieder ein Mann. Holaladidi, holadi, holaladio, da geht die Post heut an. Nur allem aufs Raffen scharf, jetzt schlagen sie aufeinander zusammen. Die Weiber fangen sie blären und in einem Fall der Nachhatsand. Der Wissen ist ja sei gewandt. Sei alter hat ein Sier jetzt drauf, will immer sein die Ehenfrau. Holaladidi, holadi, holaladio, Kirsch, da ist heut wieder ein Mann. Holaladidi, holadi, holaladio, da geht die Post heut an. Ist das Fest vorbei? Aufhört auf die Sauferei! Alle Sansen sind sterbenlegs, bis zum nächsten Fest! Holaladidi, holadi, holaladio, Kirsch der Wahrheit wieder einmal. Holaladidi, holadi, holaladio, bis zum nächsten Mal! Schalten Sie die Heimat ein mit Radio Heimatmelodie.